sein Werk vollbracht und weder Mühe noch Fleiß gespart. Den Lohn erwartet aus Händen der Natur und fleht darum und fleht.